Und nun ein Blick in die Top 5 der Kino-Mainstream-Charts von Hartwig Tegeler. Das ist wohl ein Scherz. Nein, das ist ein ganz normales Kino. Ich sehe mir oft sowas an. Wir könnten woanders hingehen. Es gibt bestimmt andere Filme, die schöner sind. Platz 5. Die Bestimmung, Allegiant, von Robert Schwentke. Manchmal, wenn ich hier oben stehe, denke ich, dass ich da draußen irgendwas sehen kann. Nein, ich nicht. Vielleicht musst du genauer hinsehen. Glaub mir, das tue ich. Ich sehe bloß nicht, was du siehst. Was ich sehe, das ist natürlich auf der einen Seite das ökonomische Prinzip, dass die Bilder in der Verwertung auf dem globalen Markt so lange in Aufmerksamkeit gehalten werden müssen, wie es überhaupt geht. Das heißt, die Verfilmung der dreiteiligen Romanreihe von Veronica Roth kommt im Film auf 4 Filme. Ausweitung, wie es immer nur geht. Harry Potter hat's vorgemacht, die Tribute von Panem zuletzt ebenso. Aus 3, 4, 5, 6, 7 mache im Kino mindestens immer einen, wenn's geht, 2, wenn nicht gar noch mehr. Doch Shailene Woodley, als Star geboren vor 5 Jahren in Alexander Payne's The Descendants, Shailene Woodley in Die Bestimmung zuzusehen, macht auch im maschinellen Hollywood-Recycling-Kino vieles wert. Menschlicher Faktor. Platz 4. Der geilste Tag von Florian David Fitz. Florian David Fitz, hier Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor in Personalunion, hat zurzeit einen richtig guten Lauf. Sei es ihm gegönnt. Dass in Der geilste Tag alles an Knockin' on Heaven's Door erinnert, den Film, den Til Schweiger schrieb, produzierte und in dem er die Hauptrolle spielte. Ach Leute, das ist schon 2016 minus 1997, das ist schon 19 Jahre her. Wer erinnert das schon? Meister Shifu? Fernöstliche Weisheit. Gute Zeit? Schlechte Zeit? Zeit ist eine Illusion. Es gibt allein das Jetzt. Fernöstliche Weisheiten kommen auch im Popcorn-Kino gut. Platz 3. Kung Fu Panda 3 von Alessandro Caloni und Jennifer Nelson. Sequel um den Panda-Bären Po, der unter den Klängen von Hans Zimmer auf gut Deutsch, wiegleich auch auf Platz 1 bei Superman und Batman, hier allerdings in einem Animationsfilm, die Welt retten muss. Der Panda-Bär, wie gesagt. Ein richtig schöner Übergang wäre es an dieser Stelle WG eben fernöstlich, wenn Goethe das mit dem getretenen Quark der Breitwirt aber nicht stark in seiner Gedichtsammlung Westöstlicher Divan geschrieben hätte, hat aber irgendwo anders notiert. In Zoomania spielen Menschen keine Rolle. Platz 2. Zoomania von Rich Moore und Byron Howard. Und somit ist Zoomania eine moderne, zivilisierte Welt, nur mit Tieren. Die Tiere in Zoomania sind anthropomorph. Das ist ein großes, schlaues Wort, heißt aber nur, dass sie auf 2 Beinen laufen. Wenn denn in Zoomania die hyperaktive Polizeihäsin Judy mit ihrem, nun ja, sagen wir es mal so, anfänglich nicht gerade eben besten Buddy Nick, dem Fuchs, auf eine Behörde muss wegen Datenrecherche und da selbst eine sehr, sehr langsame Tierart ihren Job tut. Das ist herrlich anzusehen. Ich muss ein Kennzeichen checken lassen. Flash wird uns helfen. Er ist der Schnellste. Was? Das sind alles Faultiere? In seinen besten Filmen erzählt das Walt Disney Studio mit den Tieren als Spiegel des Menschen universelle Geschichten. Voller Fantasie. Produzent übrigens hier Pixar-Guru John Lasseter. Wer ist das? Das ist Bruce Wayne. Und dies hier ist kein Spoiler zu verraten, dass Bruce Wayne Batman und Clark Kent Superman ist. Platz 1. Batman vs. Superman. Dawn of Justice von Zack Snyder. Bruce Wayne trifft Clark Kent. Ich liebe es, Leute zusammenzubringen. Wie geht's uns? Apropos, nochmal, die Fantasie. Machen wir uns nichts vor. Das Abendland wird nicht untergehen, wenn wir noch 1, 2, 3, 4 Jahrzehnte Superheldenfilme sehen. Punkt, müssen. Und es ist gar nicht so uninteressant, die beiden aus dem DC-Comic-Universum aufeinander, ja, knallen zu lassen. Superman verehrt von den Menschen als Gott, Batman voll genervt davon und besorgt, dass uns solch Personenkult, der einen auf Messias macht, nicht gut tut. Aber wenn dann denn das große Monster geboren wird und 30 gefühlte Minuten lang gebastelte Computerbilder auf uns einprasseln, dann wird klar, dass dies nun zu allerletzt mit Fantasie zu tun hat. Das ist so öde, so langweilig, so monoton, so eindruckslos, so einförmig, so eintönig, so fade, so gleichförmig, so ermüdend, so lahm, so unmöglich.